Incommunicado von Michel Reimann. Gelesen von Fabian Neithardt. Teil 3. Carlos erinnerte mich an Iggy Pop. Gleiches Alter, ähnlich strähniges langes Haar, ein drahtiger, dunkelbrauner Körper, dem man den jahrzehntelangen Missbrauch deutlich ansieht. Nur Carlos' Gesicht wirkte etwas verbrauchter als das von Iggy, sein Dreitagebart noch struppiger, seine Tattoos noch verwaschener. Er hat die letzten 30 Jahre als fahrender Musiker auf der Straße verbracht, in Fußgängerzonen und U-Bahn-Stationen gespielt, in Telefonzellen und Parks, auf Bahnhöfen und Stränden übernachtet. Die meiste Zeit irgendwo zwischen Lissabon und Kalkutta. Manchmal auch darüber hinaus. 1987 trifft er in Leipzig Dimitri. Der ist Russe, KPDSU-Mitglied, desillusioniert und schwul. Er arbeitet seit fast 15 Jahren als Buchhalter in der Außenhandelsstelle eines russischen Staatsunternehmens und geht Tag für Tag brav seiner Arbeit nach. Aber abends gibt es einen anderen Dimitri, der durch die verrauchten Hinterzimmer der Leipziger Szene streift, Schlagzeug in einer Rockband spielt, Abenteuer sucht. Was wie der Beginn eines Spionageromans klingt, leider keine Story für mich, denke ich in diesem Moment, zu viel Politik und zu wenig Musik, entwickelt sich nur zu einer Liebesgeschichte. Carlos und Dimitri lernen sich auf einem Konzert kennen und bleiben zusammen. Carlos reist nun hauptsächlich durch Osteuropa. Die Behörden lassen ihn in Ruhe, sie haben gerade andere Sorgen. Er trifft Dimitri in Ungarn, in Rumänien und natürlich immer wieder in der DDR. 1989, als die Mauer fällt, kündigt Dimitri seinen Job, tritt aus der Partei aus und geht mit Carlos auf Reisen. Wieder von Lissabon bis nach Kalkutta und manchmal darüber hinaus. Irgendwann treten die beiden in Genua auf. Nach einer beeindruckenden jungen Sängerin mit rotbraunem Haar und... Hier brach ich das Interview ab und stand auf. Ich setze mich jetzt besser runter und schreibe die Texte, sonst werde ich nicht fertig, bis wir ankommen. Dann ging die Schulzeit zu Ende. Im Sommer danach gingen wir mit unserer Band auf eine kleine Tournee, die wir in den Monaten zuvor organisiert hatten. Es war ein Fiasko. Bisher waren wir immer vor Freunden aufgetreten, oder zumindest an Orten, an denen wir viele Bekannte mobilisieren konnten. Und die jubelten, weil sie uns mochten. Vor völlig fremdem Publikum merkten wir erst, wie hart der Job auf der Bühne wirklich sein kann. Als die Minitournee nach 2 Wochen vorbei war, löste die Band sich auf. Wir saßen nebeneinander an der Bar eines Irish Pub, das damals unser Stammlokal war. Max hatte was mit der Tochter des Wirten. »Das wird nichts«, sagte Tom, der Bassist. »Nein, das wird nichts«, sagte Stain, der Drummer. »Für mich ist es vorbei.« »Was soll das heißen?«, sagte Max. »Ich beginne im Herbst mit einem Finanzwirtschaftsstudium.« »Finanzwirtschaft?« »Yep, und ihr solltet euch auch was suchen. Seht der Wahrheit ins Auge, wir werden keine Stars.« »Informatik«, sagte Tom. Ich verdrehte die Augen. »Informatik? Klar, das ist eine Zukunftsbranche.« »Aha.« »Das ist nicht dein Ernst«, fragte Max. Tom nickte langsam. »Doch«, dann trank er sein Bier aus und zahlte. »Ich verliere hier nur noch Zeit, und ihr solltet auch gehen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Das ist doch etwas Schönes.« Max und ich blickten ihn verwirrt an, aber auch Stain trank sein Bier aus. Dann umarmten wir uns alle noch einmal, und die beiden gingen ihrer Wege. »Und jetzt?«, fragte ich. »Noch 2 Bier«, sagte Max. Und nach einer langen, langen Pause... »Weißt du was? Sie haben recht.« »Scheiße«, sagte ich, »aber ich wusste, dass es wahr war.« »Ich will aber kein Buchhalter werden«, murmelte ich trotzig. »Ich studiere Betriebswirtschaft«, sagte Max und nahm einen Schluck vom Bier. »Und dann gehe ich ins Musikmanagement.« »Ist nicht dein Ernst?« »Klar«, ich stöhnte. »Überleg mal, Papsch geht davon aus, dass wir beide Jura studieren.« Er nannte meinen Vater schon lange Papsch. »Aber damit kommen wir nie in die Musikbranche. Oder willst du das Kleingedruckte in den Verträgen schreiben?« Ich stöhnte nochmal. »Also, ab ins Management«, sagte Max. »Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera«, sagte ich. »Keineswegs. Ich sehe eine strahlende Zukunft. Hey, neben dir sitzt der nächste Richard Branson.« »Branson hat kein Betriebswirtschaftsstudium«, sagte ich. »Woher willst du das wissen?«, fragte Max. »Weil ich eine Menge über ihn gelesen habe.« »Weißt du, das ist ein Fehler. Du liest zu viel. Man sollte sein eigenes Leben führen.« »Danke für diese Weisheit. Bitte.« Am nächsten Tag, einem Sonntag hatten wir unser erstes brav bürgerliches Mittagessen mit der ganzen Familie, und ich glaube, meine Eltern waren heilfroh, dass unsere Existenz als Rockmusiker ein Jugendkapitel war, das nun geschlossen werden sollte. Mein Vater war zwar etwas skeptisch, als wir gestanden, nicht Jura studieren zu wollen, aber Max schaffte es schnell, ihn zu überzeugen. Dass wir ausgerechnet in die Musikbranche wollten, ließ er unerwähnt. Damit war es entschieden, wir studierten Betriebswirtschaft. Etwa 2 Jahre lang ging das auch gut. Wir waren mit viel Einsatz dahinter und lieferten uns ein Match um die besseren Noten. Dann ergatterte Max ein Praktikum bei einem Plattenlabel von Universal Music. Er machte sich Freunde und bekam eine Halbtagsstelle angeboten, die kaufmännische Betreuung der A&R-Abteilung. Das steht für Artist und Repertoire, also die Talentschmiede. Als ein Praktikum in der Marketingabteilung frei wurde, holte er mich nach. Ich bekam danach zwar keine Stelle angeboten, hatte aber erste Kontakte zu Musikjournalisten in praktisch allen Redaktionen geknüpft. Das Schreiben von Presseaussendungen hatte mir Spaß gemacht und ich war auch nicht völlig talentfrei. Nach und nach schlitterte ich so in den Musikjournalismus. Ohne dass mein Vater davon wusste, begann ich für Zeitschriften zu schreiben. Es war zu Beginn ein wenig zäh, aber wenn man billig genug ist, bekommt man in jeder Redaktion den Fuß in die Tür. Bei meinem Studium ging es immer weniger weiter, während Max immer noch ausgezeichnete Noten lieferte. Mein Vater begann an mir herumzunörgeln und mir Max als Vorbild unter die Nase zu halten. Und da wurde mir klar, dass unser Wettlauf um die besseren Noten auch immer ein Wettlauf um die Anerkennung meines Vaters gewesen war. Als ich das erkannte, war der Ofen aus. Ich habe mein Studium nie wirklich abgebrochen. Ich machte irgendwann einfach nicht mehr weiter. Als mein Vater merkte, dass ich den ganzen Tag damit verbrachte, über Musiker und andere Drogenkonsumenten zu schreiben, strich er mir die finanzielle Unterstützung und von da an lebte ich als freier Journalist. Und zu unser aller Überraschung ging das gar nicht so schlecht. Ich zog zu Hause aus und reduzierte den Kontakt zu meiner Familie auf ein Minimum. Max machte sein Studium fertig, natürlich mit Auszeichnung. Er schmiss eine riesige Party und lud mich dazu ein. Ich musste kommen, denn er wollte, dass unsere Band noch einmal auftrat, zur Feier des Tages. Tom hatte sein Studium auch bereits abgeschlossen und Stane war auf dem besten Weg dazu. Mir bedeutete das nichts. Ich betreute inzwischen das Ressort Musik und Film für eine überregionale Tageszeitung und führte Interviews und schrieb Reportagen für ein paar ganz renommierte Magazine. Ich war weitergekommen als sie alle zusammen. Max hatte ein kleines Kellerlokal gemietet mit einer Bühne und einer recht ordentlichen Musikanlage und wir rockten los. Der Saal tobte und wieder hatten alle Frauen nur Augen für Max, während ich da stand und an den Seiten zupfte. Wir spielten 7 oder 8 Nummern und dann kam das letzte Mal in unserem Leben gemeinsam Johnny B. Goode. Dann kam eine andere Band. An der Bar hatte Max wenig später eine aparte Rothaarige in der linken und ein kaltes Bier in der rechten, als er mich fragte, wie gefällt dir die Band? Wer, wir? Nicht wir, die da, er deutete auf die Typen auf der Bühne. Ganz nett, sagte ich. Die neuen Hoffnungsträger von Universal? Nein, Freunde von mir. Hey Mann, kannst du nicht mal einen Artikel über die Jungs schreiben? Wir schreiben nicht über Hobbybands. Die brauchen schon einen Plattenvertrag und eine neue Scheibe in den Läden. Haben sie ja, Kleiner, sagte Max. Ich habe mein eigenes Label gegründet und sie unter Vertrag genommen. Much More Mega Music. Das erste Album erscheint im nächsten Monat. Mein erstes Album. Mein Mund klappte auf. Na, wie steht's mit dem Artikel? Fragte er. Na, wie steht's mit den Artikeln? Fragte Eugene, als er sich neben mich setzte. Ich arbeitete auf seinem Notebook und schrieb gerade den letzten Satz. Fertig, sagte ich. Perfektes Timing, wir sind nämlich schon am Flughafengelände und in 2 Minuten da. Ich lächelte. Ich verpasse nur selten eine Deadline. Willst du die Texte lesen? Er schüttelte den Kopf. Da habe ich volles Vertrauen zu dir. Ich klappte das Notebook zu und schnappte meinen Rucksack. Na dann, sagte ich. Dimitri, der am Steuer saß, stoppte den Bus vor dem Abflugterminal. Anna war nicht zu sehen, sie hatte sich in ihre Koje zurückgezogen. Ich schüttelte Eugene die Hand, nickte Dimitri zu und stieg aus. Danke, sagte Eugene nochmal. Dimitri schloss die Tür und fuhr los. Ich stand da und sah dem Bus nach, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Dann nahm ich meine Tickets und den Reisepass und machte mich auf die Suche nach dem Check-in-Schalter. Max' Plattenlabel lief von Anfang an gut. Nach einem Jahr verlegte er seine Firma nach London und mietete eine kleine Wohnung am Stadtrand. Er stellte 2 oder 3 Leute an, trieb sich nachts auf den Partys der Musik- und Medienbranche herum und arbeitete tagsüber hart. Er schlief nicht sehr viel in dieser Zeit. Alle paar Monate, wenn ich für ein Interview in London war, gingen wir essen. Er sah jedes Mal fertiger aus, komplett überarbeitet, aber irgendwie auch zufrieden und stolz auf das, was er tat. Und dann, vor 2 Jahren, zog er das große Los. Eine seiner Bands schaffte es zuerst in die UK-Charts und dann in die Top 10 praktisch aller Länder auf dem Kontinent. In 5 oder 6 Ländern rangierten sie wochenlang auf Platz 1. In den USA fiel die Platte zwar durch, aber Chartplatzierungen in Australien, Neuseeland, Japan, Thailand und auf den Philippinen positionierten Much More Mega Music international. Daraufhin kaufte einer der großen Medienkonzerne das Label. Max bekam einen Lastwagen voll Geld und eine Position im mittleren Management der Mutterfirma. Selbst in einer sterbenden Branche ist das ein großartiger Deal. Ich kam am späten Abend in Heathrow an und fuhr mit der Tube direkt zum Leicester Square. Das Hotel, das die Promotions-Tante gebucht hatte, lag in einer Seitengasse des Platzes. Klein, aber fein und angesichts der Location sicher nicht ganz billig. »Wird das Interview morgen hier stattfinden?«, fragte ich den adretten jungen Mann an der Rezeption beim Einchecken. »Ich verstehe nicht ganz, Sir«, sagte er. »Welches Interview?« »Schon gut, vergessen Sie's. Offensichtlich wurde das anderswo arrangiert.« »Gibt es im Zimmer einen Internetzugang für mein Notebook?« Er schaute mich an, als käme ich von hinter dem Mond. »Selbstverständlich, Sir.« Ich beschloss, ihm kein Trinkgeld zukommen zu lassen. »Okay, dann erledigen Sie bitte alle Formalitäten, während ich schon mal hochgehe.« »Ich unterschreibe den Papierkram, wenn ich wieder runterkomme«, sagte ich, und bevor er Einspruch erheben konnte, fügte ich hinzu, »Sie brauchen mich nicht aufs Zimmer zu begleiten, ich habe ja praktisch kein Gepäck. Verraten Sie mir einfach die Nummer und geben Sie mir den Schlüssel.« »203«, sagte er, »das ist im 2. Stock.« »Danke.« Das Zimmer hatte ein großes Badezimmer, das ich gut gebrauchen konnte, ein riesiges Bett und einen winzigen Schreibtisch. Auf letzterem stellte ich mein Notebook ab, startete den Browser und surfte das erste Mal auf die Webseite der Sandinistas. Ich redete mir ein, dass ich nur nachsehen wollte, ob Eugene schon meine Texte hochgeladen hatte, aber in Wirklichkeit wollte ich Fotos sehen. Fotos von Anna. Die Seite war recht simpel aufgebaut, ein Tourneeplan, ein paar Fotos, 4 oder 5 Lieder als MP3-Dateien zum Downloaden und ein praktisch leeres Weblog. Mehr war noch nicht drauf. Die Fotos waren sowohl technisch als auch fotografisch von niedriger Qualität. Anna war auf den meisten Bildern nicht mehr als ein kleiner Batzen Pixel. Ich startete das Mail-Programm. 32 Mails in den letzten 3 Tagen, und das obwohl ich im Urlaub war. Ich überflog die Betreffzeilen im Posteingang. Etliche Newsletter und Presseaussendungen von Plattenfirmen, Filmverleihen und Buchverlagen. Ich öffnete keine davon. Eine private Partyeinladung, die war schnell gelesen und vergessen. 7 berufliche Partyeinladungen, gelesen. 4 weitergeleitete Scherzmails, ungelesen gelöscht. Ein Chefredakteur, der fragte, ob ich mir binnen einer Woche eine Story über J-Lo aus den Fingern saugen könne. Er habe gutes Bildmaterial preiswert angeboten bekommen. Nein, bin im Urlaub, nächstes Mal gern. Ein Chef vom Dienst, der fragte, ob ich den neuen DreamWorks-Film rezensieren wolle. Er würde mich voranmelden. Das ist seit Jahren notwendig, weil die Journalisten-Screenings nicht mehr frei zugänglich sind, wegen der Angst vor Mitschnitten und Raubkopien. Nein, bin im Urlaub, nächstes Mal gern. Ein anderer Chefredakteur, der sich für die 6 Vorschläge für Künstlerporträts bedankte, die ich ihm hatte zukommen lassen. 2 gefielen ihm, die hätte er gerne nächsten bzw. übernächsten Monat im Heft. Lieber sowieso, diese Vorschläge habe ich dir schon vor einem halben Jahr geschickt. Die 9 Alben dieser Leute sind inzwischen längst erschienen und bis nächsten bzw. übernächsten Monat ein alter Hut. Alle anderen Magazine sind jetzt voll mit diesen Typen und außerdem bin ich derzeit im Urlaub. Die Mail von der Promotions-Tante. Das Linkin Park-Interview würde in einem Hotel in der Nähe stattfinden, das eindeutig noch 2 Klassen über dem meinem lag. Ich schrieb mir die Adresse des Restaurants auf, wo Max mich treffen wollte, und suchte mit Google danach. Laut dem Lageplan auf der Homepage befand es sich nur wenige Gehminuten entfernt, 200-300 Yards nördlich des Leicester Square. »Celebrity Engagements and Record Deals are celebrated here«, stand in einer Restaurantkritik. Klang vielversprechend. »The waiting list for a table can run to a couple of months, which doesn't make for a very spontaneous evening out«, stand da auch. Aber das galt offensichtlich nicht für Max. Zugegeben, nun war ich neugierig. Dann noch eine Mail, in der ein Knochenmarkspender für ein 8-jähriges Mädchen gesucht wurde und alle Menschen mit der Blutgruppe AB positiv aufgefordert wurden, sich für eine Eignungsprüfung bei einem Krankenhaus in Riga zu melden. Dazu eine lange Liste von Mailadressen mir völlig unbekannten Personen und die Zusicherung von jemand namens Oleg, dass das kein Hoax sei und er das Mädchen persönlich kenne und die Zeit dränge. Gelöscht. Ich warf einen Blick auf die Uhr und beschloss, dass meine Zeit nicht so drängte und noch genug da war für Duschen, Haare waschen und Zähne putzen. Ich zog mich aus, drehte das Wasser heiß auf und dachte dabei plötzlich an Anna, an unseren Sex im Meer und an ihren verschwitzten, durchtrainierten Bauch. Ich stieg nochmal aus der Dusche, ging ins Zimmer und kramte die Videokamera aus meinem Rucksack. Dann schloss ich sie ans Notebook an und übertrug den Inhalt der Kassette auf die Festplatte, während ich duschte und den gestrigen Abend in Gedanken ein zweites Mal durchlebte. Ich war einige Minuten zu früh im The Ivy. Das Lokal lag noch näher, als ich gedacht hatte. Ein Kellner führte mich an den reservierten Tisch. Amy Lee, die Sängerin von Evanescence, saß am Nebentisch. Ich erkannte sie sofort, denn ich hatte sie etwa ein Jahr zuvor interviewt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch gewesen, wir hatten sogar ein wenig geshakert. Und jetzt saßen wir hier mitten in London an zwei benachbarten Tischen. Wie klein die Welt doch ist. Ich starrte hin, sie warf mir einen flüchtigen Blick zu. Ich nickte und lächelte, aber in dieser Sekunde sah Amy wieder weg. Peinlich. Sollte ich aufstehen und rübergehen? Sie saß mit zwei Anzugträgern am Tisch. Wenn ich rüberging und sie mich nicht erkannte, konnte das noch tausendmal peinlicher als gerade eben werden. Ich entschloss mich, in die andere Richtung zu blicken. Das Publikum bestand aus den üblichen Verdächtigen. Die große, uniformierte Masse Yuppies, ein paar gelangweilte Kinder wohlhabender Eltern, ein paar Neureiche, die typische Dekoration aus Models und Werbeagenturassistentinnen, das Beiwerk aus Make-up-Artisten, Stylisten und Friseuren, ein paar von den unvermeidlichen Japanern, ein paar amerikanische Touristen, ein paar Deutsche, ein paar Russen und hinten im Eck Colin Farrell mit einer ganz sicher bezaubernden Blondine, von der ich allerdings nur den einwandfreien Rücken sah. Ich blickte wieder zu Amy, aber sie war in ihr Gespräch mit den beiden Anzugträgern vertieft. Vielleicht sollte ich doch rübergehen und sie ansprechen. Wenn sie mich abblitzen ließ, bevor Max kam, hatte ich nicht allzu viel verloren. Aber wenn sie mich erkannte und sich mit mir unterhielt, nur kurz, gerade lange genug, damit Max es vielleicht noch sehen konnte. Komm, riskier es, dachte ich. Der Kellner kam dazwischen, weil an meinen Tisch. Er sagte mit näselnder Stimme, Max Büro habe angerufen und gesagt, dass er sich ein wenig verspäte, es täte Max leid, und ich solle schon mal anfangen. Nein, danke, sagte ich. Ich warte. Wünschen Sie etwas zu trinken, Sir? Ja, ein Glas Wein, bitte. Der Kellner gab mir eine Karte, aber ich war zu faul zu suchen. Einen roten, irgendeinen. Und Sie brauchen nicht zu geizen. Max würde die Rechnung zahlen. Sehr wohl, nuschelte der Kellner. Er versuchte es sich nicht anmerken zu lassen, aber ich bin mir sicher, dass er innerlich die Nase rümpfte. Falls das irgendwie geht. Ich trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Blickte nach links, blickte nach rechts, beobachtete Colin möglichst unauffällig, beobachtete Amy möglichst unauffällig, starrte zu den Russen und begutachtete die Werbeagenturassistentinnen. Der Kellner brachte den Wein. Ich nippte daran. Amy sah auf und lächelte. Ich lächelte zurück. Der Kellner ging an ihren Tisch. Oh, sie hatte ihn gemeint. Mir wurde ganz heiß und ich wurde ganz sicher rot. Ich bückte mich nach meinem unter dem Stuhl stehenden Rucksack und tat so, als würde ich irgendetwas darin suchen. Schließlich nahm ich mein Notebook heraus. Ich nippte am Glas und startete das Videoprogramm. Anna erschien auf der Bühne. Einen Moment überlegte ich, ob ich die Lautstärke so weit raufschrauben sollte, dass auch Amy die Musik hörte. Vielleicht... »Sir, könnten Sie das ein wenig leiser stellen?« nuschelte der Kellner. »Klar«, sagte ich, »und bringen Sie mir noch ein Glas Wein vom selben. War ganz gut.« »Sehr wohl, Sir.« So ein super-duper Arschloch. Ich fischte meine Kopfhörer aus dem Rucksack. Max glitt 10 Minuten später auf den Sessel neben mir. Er lächelte mich an, klopfte mir auf die Schulter und sah einfach gut aus, gut und beneidenswert. Ich konnte nichts machen, ich hasste und ich liebte ihn. Ich nahm die Kopfhörer ab. »Hey Mann, was ist denn das für ein Provinzband-Video?« fragte er. »Das sind... Wie geht's dir?« Okay, ich habe Urlaub. Oh Gott, ich wünschte, ich könnte mir auch mal wieder Urlaub leisten. Nur 3 Tage irgendwo am Meer. Wie lange hast du Urlaub? 6 Wochen, sagte ich und bemühte mich, es cool klingen zu lassen, aber ich spürte schon die Unsicherheit in meiner Stimme. Wow, dass du dich so lange vor der Arbeit drücken kannst. Gehst du niemandem ab? Wie ein Schlag in die Rippen. Mir blieb die Luft weg, während Max unbeirrt weitersprach. Ich würde das ja auch gerne machen, aber zurzeit ist das nicht drin. Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Ein neues Projekt, das ich entwickelt habe. Ich bin hier wohl für längere Zeit unabkömmlich. Neuer Rekord. Diesmal hatte er es schon in weniger als 1 Minute geschafft, dass ich mich als Loser fühlte. Niemand ist unabkömmlich, sagte ich schwach. Hey Mann, lass uns nicht von der Arbeit reden, sagte er, und es klang wie, da kannst du ohnehin nicht mithalten. Erzähl mir lieber von deinem Privatleben. Da gab's auch nicht so viel zu erzählen. Ich war solo und klapperte abends mehrmals pro Woche Plattenpräsentationen, Vernissagen und Premierenfeiern ab, besoff mich dort mit billigem Sekt und versuchte Backgroundsängerinnen oder Nachwuchsmodels abzuschleppen. Immer öfter ging ich auch auf Produktpräsentationen. Das neueste Nokia, der neueste Mercedes, das neueste Sony Vaio, weil da der Shampoo teurer und die Mädchen billiger waren. Da gab's meist eine nicht zu üppige Marketingassistentin, die sich recht leicht in ein Gespräch über ihre Chancen als Model verwickeln und nebenbei abfüllen ließ. Wenn man dabei schnell genug war, dachte sie erst wieder an ihren Verlobten, meist ein daheim vor dem Fernseher wartender Bankkaufmann, wenn alles vorbei war. Die Trefferquote war ganz gut. Aber war das Ganze gut genug für Max? Da entwickelt sich grad was, sagte ich. Ach ja, schön, erzähl. Er schien ehrlich interessiert zu sein. Jetzt musste ich nachlegen. Ich nickte zum Notebook. Das Video vom Konzert lief noch. Anna. Max nickte bedächtig. Sie schien ihn nicht vom Hocker zu reißen. Aber man konnte auch kaum etwas erkennen. Warte, sagte ich, das ist in einem dunklen Keller gefilmt. Ich suchte die Stelle mit der Schweigeminute. Da hatte ich eine Großaufnahme von Anna gemacht, von der Stirn bis zum Busen. Sie hatte die Augen geschlossen und lauschte der Stille. Ihr Brustkorb hob und senkte sich. Ich stoppte das Video. »Hübsch«, sagte Max. »Sehr hübsch, wirklich.« »Und wie weit seid ihr?« »Naja, es ist... Also, wir sind noch nicht, aber wir haben schon...« »Verstehe«, er lächelte. »Sie tourt derzeit durch Italien. Deshalb hast du 6 Wochen Urlaub genommen«, sagte Max und nickte verstehend. »Genau«, sagte ich. Es war eine Lüge, aber es war auch eine gute Erklärung. Plötzlich war ich kein Loser mehr. Nur noch Hals über Kopf verliebt. Der Lackaffe trat an unseren Tisch. Wir bestellten etwas zu essen und eine Flasche Wein. Max schien von meiner Wahl nicht ganz überzeugt und fragte mich, ob ich mit einem anderen einverstanden sei. »Of course«, sagte ich. »Of course«, äffte der Kellner mich nach. Aber vielleicht bildete ich mir das nur ein. »Was tut sich sonst zu Hause?«, fragte Max. »Alles gut«, sagte ich, »alle sind wohl auf.« »Ich weiß. Ich habe erst in der Vorwoche mit Papsch telefoniert. Er hat mich angerufen.« Es verwirrte mich immer noch, wenn Max meine Eltern Mamsch und Papsch nannte. Es machte mich eifersüchtig. Wann hatte mein Vater mich das letzte Mal angerufen? Ich wohnte zwar in derselben Stadt, aber ich sah ihn nur selten. »Wie geht's der ganzen Bande?« »Die ganze Bande, das waren unsere Freunde aus Jugendtagen.« Max meinte damit »alle«. Einfach alle, mit denen wir je zu tun gehabt hatten. Vor allem interessierten ihn immer seine Ex-Freundinnen. Keine Ahnung, warum. »Keine Ahnung«, das antwortete ich immer. Natürlich wusste ich über die meisten bestens Bescheid. 2 waren derzeit schwanger, eine machte ein Auslandssemester in Tokio und die kleine blonde Fionnuala arbeitete immer noch im Irish Pub ihres Vaters. Sie war inzwischen ziemlich fett und angeblich würde sie den Laden bald übernehmen. Ich wusste das alles. Aber das zuzugeben bedeutete auch, immer noch dort herumzuhängen, wo ich herkam, während Max in London lebte und im selben Lokal zu Abend aß wie Amy Lee von Evanescence. Ich war froh, dass er Amy nicht auch noch kannte. »Keine Ahnung«, sagte ich noch einmal. »Irgendwann komme ich mal für eine Woche heim und besuche alle«, sagte Max. »Ein kleiner Nostalgieurlaub.« »Ach, Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie mal war«, sagte ich, und Max lachte. Das Essen wurde serviert. Der Lackaffe öffnete die Weinflasche, ließ Max am Korken schnuppern und schenkte uns dann ein. »Aber ich kann demnächst ohnehin keinen Urlaub machen«, sagte Max, während er kaute. Das hatte er schon erwähnt. Ich hatte keine Lust, ihn nach dem Warum zu fragen. »Wie steht es um dein Privatleben?« »Großartig«, sagte er. Was auch sonst, dachte ich. Ich bin bis über beide Ohren verliebt. Sie heißt Joanna und wir sind seit etwas mehr als einem halben Jahr ein Paar. Sie ist perfekt. Und würden wir nicht zusammenarbeiten, wäre sie schon bei mir eingezogen. Wir müssen etwas auf die Firmenpolitik achten, du verstehst. Willst du ein Foto sehen? Habe ich eine Wahl, dachte ich, und sagte, klar, zeig her. Er fischte sein Portemonnaie aus dem Sacko und holte ein Foto hervor. Sie war schwarzhaarig, blauäugig und umwerfend, aufgesteckte Haare, Perlenkette, teure Armbanduhr. Eine Frau mit Klasse und wohl auch mit Anspruch. Sie kostete ihn sicher ein Vermögen. Wow, sagte ich, wo hast du die denn her? Sie ist Anwältin, spezialisiert auf Copyright und Patentrecht. Intellectual Property, wie man so schön sagt. Eine der absoluten Kapazitäten auf diesem Gebiet, obwohl sie noch keine 30 ist. Sie arbeitet für unsere Firma. Ah, sagte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Anwältin? Spezialistin? Kapazität? Vielleicht kostete nicht sie ihn ein Vermögen, sondern umgekehrt. Mein Vater würde sie lieben, dachte ich, sagte aber nichts. Sie wird mich zum ganz großen Zaster führen, sagte Max. Willst du sie heiraten? Er lachte und schenkte uns Wein nach. Das vermutlich auch, aber wir haben gemeinsam ein neues Businessmodell entwickelt. Vorigen Monat haben wir es oben präsentiert. Ganz oben. Dem Vorstand der Holding. Und eine Woche später haben sie uns eingeladen, es auch dem Aufsichtsrat zu präsentieren. Er strahlte über das ganze Gesicht. Noch eine Woche später ist das Startsignal gekommen. Das Startsignal? Die Firma gründet ein neues Tochterunternehmen. Joanna und ich werden Geschäftsführer. Sie kümmert sich um das rechtliche Zeug, ich um alles, was mit der Musik zu tun hat. Und wir sind gewinnbeteiligt. Wir werden reich, Mann. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig reich. Ich rede nicht von Jaguar und Penthouse, ich rede von Yacht und Finca, verstehst du? Ich will dich ja nicht von deiner Wolke runterholen, Mann, log ich. Aber falls es dir nicht aufgefallen ist, dem Musikbiss geht's beschissen. Das stimmt, aber genau das ist unsere Chance. Was ist an eurem Label denn so anders? Er nahm einen Schluck vom Roten. Es ist kein Label, nicht im klassischen Sinn. Hör zu, ich kann dir nicht mehr verraten. Wir brauchen noch ein paar Tage Vorbereitung, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Also alles top secret und das in dieser Branche. Ich weiß, ich würde es dir auch wirklich gern verraten, aber ich darf noch nicht. Derzeit werden gerade tausende Verträge geändert, eher sogar hunderttausende. Und da übertreibe ich nicht. Deswegen ist Joanna auch nicht hier. Sie hätte gern jemanden von meiner Familie kennengelernt, aber zurzeit arbeitet sie Tag und Nacht durch. Und du machst frei. Ich arbeite auch seit Wochen durch, tagsüber im alten Job und nachts an der neuen Idee. Das ist mein erster freier Abend seit Ewigkeiten. Hey Mann, ich wollte dich sehen, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln. Das ist meine letzte Woche bei meinem alten Label. Die letzte Woche, in der ich Zugriff auf die Promotion-Abteilung hatte und anordnen konnte, dich verdammt nochmal aus Italien einzufliegen. Ab nächster Woche habe ich keine Promotions-Tanten mehr zur Verfügung. Keine Promotions? Keine Promotions. Bis auf ein kleines Eröffnungsfest, aber das zählt nicht. Das klingt ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich. Und irgendwie werden mir all die kleinen Vorteile, die eine Promotion-Abteilung nebenbei bietet, auch fehlen. Aber der Aufsichtsrat will das Projekt lieber ohne viel Aufsehen abwickeln. Das entspricht ja ganz deinem Charakter, sagte ich mit einem sarkastischen Unterton. Max verzog das Gesicht. Ja, nicht wahr? Unsere Idee wird dennoch einschlagen wie eine Bombe. Und in einem Jahr fliege ich dich einfach auf eigene Kosten ein, wann immer ich dich sehen will. Und dann bringe ich dich in einem noch besseren Hotel unter. Im besten Hotel der Stadt bringe ich dich dann unter. Danke, ich wohne nicht schlecht, sagte ich. Und ich kann mir das Flugticket auch selbst leisten, wenn ich dich sehen will. Natürlich kannst du das, sagte er. Komm, verrate es mir, sagte ich. Er zögerte, setzte zu einer Erklärung an, zögerte nochmal, schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht. Ich muss aufs Klo, sagte ich. Er würde reden, wenn er die Zeit dazu bekam. Ende Teil 3.